Es sind noch 2 Wochen bis zur Bundestagswahl. Die Briefwahl ist schon im vollen Gange und die Leute überlegen langsam, was sie wählen sollen. Und wir machen beim Campus Radio, wir geben einen kleinen Überblick über die wichtigsten Forderungen der Parteien, indem wir hier in der Morning Show jeden Freitag um 10 Uhr ein Wahlprogramm im Kurzdurchlauf vorstellen. Wir haben schon über die FDP, über die AfD und über die Linke geschnackt. Nächste Woche ist dann noch die SPD dran und die CDU kommt dann auch noch. Und heute geht es dafür um die Grünen. Der Titel des Wahlprogramms lautet Bereit, weil ihr es seid. Und was auf den 270 Seiten des Wahlprogramms steht, das haben Eva, Hanna und Jonas für euch zusammengefasst. Außenpolitisch haben die Grünen klare Forderungen. Die Europäische Union und ihre Institutionen sollen weiterentwickelt und die internationale Zusammenarbeit gefördert werden. Weitere Länder, vor allem aus der Westbalkanregion, sollen in die Union aufgenommen werden. Künftig sollen Abgeordnete des Europaparlaments auch über EU-weite Listen gewählt werden können. Die Beziehungen zur USA sollen aufrechterhalten werden, jedoch muss Europa unabhängiger werden. Die Grünen sprechen sich gegen Nord Stream 2, gegen Rüstungsexporte an Diktaturen, für die Fortsetzung der deutsch-israelischen Beziehung und für ein atomfreies Deutschland aus. In der Flüchtlingspolitik setzen die Grünen auf ein rechtssicheres, faires und transparentes Asylverfahren. Geflüchtete sollen über einen Verteilungsschlüssel auf aufnahmebereite Staaten, Regionen und Städte verteilt werden. Wer Flüchtlinge aufnimmt, soll Mittel aus einem EU-Integrationsfonds bekommen. Menschenrechtsverletzungen der Grenzschutzagentur Frontex sollen aufgeklärt werden. Und auch zum Thema Bildung lassen sich viele Punkte im Wahlprogramm der Grünen finden. So ist unter anderem ein Bundesqualitätsgesetz für Spitzenqualität und ein Mindeststandards in Kitas geplant. Des Weiteren beabsichtigen die Grünen eine wirkungsvolle Fachkräfteoffensive für faire Ausbildungsvergütungen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen. Für Schulen in benachteiligten Regionen sollen mit multiprofessionellen Teams aus LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen und so weiter Hilfestellung gegeben werden. Um moderne, nachhaltige und einheitliche Bildungsziele zu garantieren, fordern die Grünen, die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen verfassungsrechtlich abzusichern. Damit SchülerInnen bessere Unterstützung und Beratung nach der Schule erfahren, sollen flächendeckend Jugendberufsagenturen eingeführt werden. Zudem sollen Auszubildende mit einer Mindestausbildungsvergütung von mindestens 80% der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung bezahlt werden. Und auch das BAföG soll zur Grundsicherung reformiert werden. Dieses wird dann aus Garantiebetrag und Gesamtzuschuss bestehen und dem Großteil des in Frage kommenden Personenkreis zugutekommen. An den Universitäten planen die Grünen eine Stärkung der IT-Infrastruktur durch eine Digitalisierungspauschale und die Aus- und Weiterbildung der Lehrenden. Zudem soll das Wissenschaftszeitvertragsgesetz weiterentwickelt werden, damit der Anteil der unbefristeten Stellen an Universitäten steigt. Für die Grünen ist auch die Digitalisierung nicht vom Klimaschutz zu trennen. Durch digitale Vernetzung sollen Ressourcen effizienter genutzt werden. Gegen Monopole von Tech-Giganten soll langfristig ein europäisches Kartellamt entstehen, dem eine Digitalaufsicht untersteht. Die Grünen lehnen verpflichtende Upload-Filter ab und sind auch gegen den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware im öffentlichen Raum und gegen anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Als Alternative zu den sozialen Medien möchten die Grünen eine europäische öffentlich-rechtliche Medienplattform einrichten. Auf ihr sollen EU-BürgerInnen sich unter anderem über Politik austauschen können. Zusätzlich dazu sollen aber auch informative Inhalte angeboten werden, um politische Bildung zu fördern. Im Bereich Finanzen wollen die Grünen eine Kindergrundsicherung und eine Vermögensteuer für Vermögen ab 2 Millionen Euro einführen. Sie sprechen sich für die Einführung eines branchenunabhängigen Mindestkurzarbeitergelds und das Recht auf mobiles Arbeiten aus. Hartz IV soll durch eine Garantiesicherung ersetzt werden. Die Grünen wollen die gesetzliche Rentenversicherung in eine BürgerInnenversicherung weiterentwickeln. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden. Die Grünen halten an einer Rente mit 67 fest, stellen aber eine flexiblere Wahl des Renteneintrittsalters in Aussicht. Beim Thema Klima setzen die Grünen vor allem auf den Ausbau von Solar- und Windenergie, um besonders die Wirtschaft zur Klimaneutralität zu bringen. 2% der Landflächen sollen dafür für Windenergie genutzt werden. Der Kohleausstieg ist bereits für 2030 geplant. Denn spätestens 2035 soll der Anteil an erneuerbaren Energie bei 100% liegen. Dafür setzen die Grünen auf die Verschärfung und Konkretisierung des Klimaschutzgesetzes, die Stärkung des Expertenrates und -70% an Treibhausemissionen bis 2030. Grenzwerte, Produktionsstandards, CO2-Reduktionsziele und Bepreisung sollen Deutschland zudem auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen als Energiegeld pro Kopf zurückgezahlt werden. Dadurch werden Besserverdienende belastet und Geringverdienende entlastet. Außerdem ist eine Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken geplant, sowie der Ausbau des ÖPNVs und ein Zulassungsverbot für Verbrennerautos ab 2030. Um den Umweltschutz weiter voranzutreiben, setzen die Grünen auf das Sofortprogramm Artenschutz und die Erweiterung von Nationalparks und Naturschutzgebieten. Abschließend noch ein kurzer Überblick über andere Themen. Queerpolitisch soll das Blutspendeverbot aufgehoben werden und ein Selbstbestimmungsgesetz für transsexuelle Menschen eingeführt werden. Das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen soll auf 16 Jahre gesenkt werden. Auch die Förderung von Minderheiten und besonders die Frauenquote ist ein wichtiges Thema für die Grünen. Sie soll in großen Unternehmen, Hochschulen und Parlamenten zum Einsatz kommen. Der Lebensmittelhandel soll verpflichtet werden, noch essbare Lebensmittel weiterzugeben. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, wenn es um Elektrogeräte und Batterien geht. Für sie soll ein Pfandsystem eingeführt werden. Die Grünen wollen außerdem autonomes Fahren fördern und Cannabis entkriminalisieren. So, das war das Wahlprogramm der Grünen im Schnelldurchlauf. Wem das tatsächlich ein bisschen zu schnell ging, der kann sich diesen Beitrag sowie auch die Beiträge von allen anderen Parteien bei uns auf der Website nochmal neu anhören. www.campusradio-kiel.de